Die westlichen Vertreter gingen in Starnberg noch nicht so weit. Jeffrey McCausland, im amerikanischen Verteidigungsministerium zuständig für konventionelle Rüstungskontrolle, und Simon Lunn, stellvertretender Generalsekretär der Nordatlantischen Versammlung in Brüssel, der die westlichen Abrüstungsvorstellungen erarbeitet, erläuterten den Vorschlag der NATO für die Wiener Verhandlungen. Danach will der Westen von seinen jetzt 22.000 Panzern nur auf 20.000 Panzer reduzieren, während die östliche Seite von über 59.000 Panzern ebenfalls auf 20.000 reduzieren soll. Herr McCausland, welchen Sinn machen solche Treffen? Können Sie die Abrüstung voranbringen? Wir lernen hier neue Dinge, neue Fakten. Wir wollen Missverständnisse auf beiden Seiten abbauen und gleichzeitig wollen wir in anderen Kategorien denken und zum neuen Denken anregen. Our basic goal to change qualitatively the nature of political military situation. Unser Hauptziel ist es, die politische und militärische Situation in Europa grundlegend zu verändern. Dadurch, dass wir uns von dieser abnormalen Konfrontation befreien, die wir jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten haben. Dadurch, dass wir uns befreien vom Kalten Krieg, der hauptsächlich durch das Militär auf beiden Seiten geprägt ist. Und selbstverständlich dadurch, dass wir die gesamte politische Atmosphäre zum Besseren verändern. Mit der Bereitschaft, ihre Panzer um 80% zu reduzieren, entspricht die Sowjetunion den Abrüstungsvorstellungen, die in diesem Kreis von Experten vorbereitet wurden. In Bonn hat heute Admiral Dieter Wellershoff, der Generalinspekteur der Bundeswehr, für politischen Wirbel gesorgt. In einem Leitfaden mit der Überschrift Frieden in Freiheit hatte Wellershoff sich Gedanken über eine Rüstungsstrategie des Westens gemacht. Darin seine Meinung, die sowjetische Reformpolitik sei eine Farce, die dazu diene, den Westen zu schwächen. Auch unter Michail Gorbatschow orientiere sich der Kreml weiterhin an der Kriegsführung. Dazu aus Bonn Wolfgang Fechner. Mehr als nur Stirnrunzeln haben in politischen Kreisen Bonns Aussagen und Sprache eines unter der Verantwortung von Bundeswehr-Generalinspekteur Admiral Wellershoff herausgegebenen Leitfadens zur Sicherheitspolitik und Militärstrategie hervorgerufen. In diesem Zusammenhang wurde die Frage aufgeworfen, ob es zwischen der vom Bundeskanzler und dem Außenminister vertretenen Politik gegenüber der Sowjetunion und den Auffassungen des Bundesverteidigungsministers gravierende Unterschiede gibt. Anlass für solche Fragen sind Feststellungen, in dem an alle Kommandeure verteilten Leitfaden die sowjetische Politik nutze Koexistenz und Abrüstung lediglich zur Schwächung des Gegners und die Sowjetunion wolle den Westen auf wirtschaftlichem, militärischem, politischem und psychologischem Gebiet treffen. Die sowjetische Strategie sei weiterhin auf Kriegführung angelegt. So hatte es das Magazin Stern aus dem jetzt umstrittenen Papier zitiert. Dieser Vorgang erschien den Parlamentariern des Bundestagsverteidigungsausschusses immerhin so bedeutend, dass sie sich unverzüglich damit beschäftigten. So sagte der Obmann der sozialdemokratischen Verteidigungspolitiker Erwin Horn, wer sich an dem Leitfaden des Generalinspekteurs der Bundeswehr orientiere, lande geradewegs in den Untiefen des Kalten Krieges. Oberst Dunkel, der Sprecher des Verteidigungsministeriums, nannte den Leitfaden eine Orientierungshilfe. Die Zitate des Stern seien verkürzt, bruchstückhaft und damit sinnentstellend. Der FDP-Verteidigungsexperte Heuer sprach hingegen von einem Hammer. Nach den Erläuterungen von Ministeriumssprecher Dunkel wird der jährlich neu gefasste Leitfaden entsprechend den Lageveränderungen durch sogenannte Kommandeurbriefe aktualisiert. Dunkel konnte allerdings keine schlüssige Erklärung dafür geben, warum wesentliche Inhalte des Leitfadens, der am 8. Dezember 1988 herausgegeben wurde, bereits im Sommer 1987 abgeschlossen worden waren. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Willy Wimmer sagte vor dem Verteidigungsausschuss, der umstrittene Leitfaden sei lediglich eine Informationsquelle und keine Vorschrift. Die Abgeordneten sollen das Papier umgehend erhalten, um sich selbst ein Urteil bilden zu können. Das entspricht einer Forderung des sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten Manfred Opel. Opel war vor seinem Einzug in das Parlament als Brigadegeneral aktiver Offizier der Luftwaffe. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages will sich am 19. April ausführlich mit dem Leitfaden beschäftigen. Außerdem soll Admiral Wellershoff sich bis dahin vor den verteidigungspolitischen Arbeitskreisen der Fraktionen zu den kritisierten Passagen äußern. Der zweite Tag in der Wiener Hofburg. Anmerkungen von Klaus Kunze. 2 Stunden Gespräch, die in ihrer Atmosphäre von den beiden eher wortkargen Ministern einmütig gelobt wurden. Shevardnadze fasst suggestiv, diese nützliche Begegnung habe nach seiner Meinung ganz im Geiste der Zusammenarbeit und der Kontinuität gestanden. Mit feinem Ohr blieb nicht zu überhören, dass Shevardnadze hier der Werbende war. Noch ist man in einer Phase des Abtastens, noch hat Washington keine Aktivitäten erkennen lassen, aus denen sich das künftige Verhältnis zu Moskau klar ablesen ließe. Moskau hingegen verfolgt unverändert seine Reformabsichten und braucht außenpolitisch dazu weiter den Rücken möglichst frei, um erfolgreich zu sein. Außenpolitisch schließt eine Verhandlung wie die nun in Wien beginnende über konventionelle Abrüstung ein. Shevardnadze ließ in seiner gestrigen Rede vor der KSZE-Außenministerrunde deutlich werden, dass die Sowjetunion das Mandat der Verhandlungen möglichst weit auslegen möchte, wenn nicht sogar zu gesonderten Verhandlungen über die in Wien ausgeschlossenen Luft- und Seestreitkräfte bereit wäre. James Baker zeigte solchen Vorstellungen schon in seiner gestrigen Erklärung eher die kalte Schulter und bekräftigte nach dem heutigen Meinungsaustausch mit Shevardnadze den Washingtoner Standpunkt. Keine Aufweichung des Mandats und ehe man über neue Verhandlungen entscheide, müsse erst die Grundlage der Genfer Gespräche mit der UdSSR zur nuklearen Abrüstung geprüft werden. Eher zurückhaltend auch Bakers Erklärung, die USA seien im Moment nicht bereit, einen Termin für ein erstes Gipfeltreffen Bush-Gorbatschow zu nennen. Im Mai bei der heute vereinbarten nächsten Begegnung der Außenminister wolle man in Moskau auch über die Aussichten auf einen Gipfel diskutieren. Das klingt nach leichter Zurückhaltung, die nicht schon besagen muss, dass George Bush die Gipfeldiplomatie Reagans nicht fortsetzen wolle, aber man lässt sich erst einmal Zeit. Gorbatschow brennt es unter den Nägeln, Bush nicht. Über die Chancen der nunmehrigen Regierung in Belgrad, Klaus Kunze. An guten Absichten und vorzüglichen Programmen hat es auch Ante Markovic Vorgängern im Amt des Regierungschefs Milka Planinc oder Branko Mikulic nicht gefehlt. Die Möglichkeiten, die der Belgrader Zentralregierung allerdings unter den Bedingungen eines Bundesstaates mit starken Eigenrechten der 6 Teilrepubliken tatsächlich bleiben, haben den Stuhl des Ministerpräsidenten zu einem Schleudersitz gemacht. Eingeengte Kompetenzen stellten sich jeder gesamtjugoslawischen Lösung bisher quer in den Weg. Markovic kommt aus einem erfolgreichen kroatischen Wirtschaftsunternehmen. So etwas gibt es tatsächlich im heutigen Jugoslawien. Das hat ihn erste Stufe der Einsicht für das Amt in der anhaltenden Krisensituation als Kandidaten empfohlen. Der erfolgreiche Manager sagt nun, Jugoslawien ist nur zu helfen, wenn fähige Leute mit einem überzeugenden Programm die Regierung bilden. Dieser Einsicht ist das Land nun gefolgt. Markovics Kabinett ist nicht nur gegenüber dem seiner Vorgänger um ein Drittel verkleinert worden, sondern es ist ihm darüber hinaus etwas Einmaliges in der jugoslawischen Nachkriegsgeschichte eingeräumt worden. Er konnte den sonst üblichen Schlüssel, wonach Posten ausschließlich nach dem Anteil der Republiken besetzt wurden, beiseite lassen und qualifizierte Fachleute auf den entsprechenden Stuhl setzen. Die Notwendigkeit war lange klar. Jugoslawien steckt mit rund 22 Milliarden Dollar Auslandsschulden, 20% Arbeitslosigkeit und einer 346%igen Inflation in einer Krise ohne Ende. Sie findet in wachsenden sozialen Problemen ihren Ausdruck, die großteils Anlass zu den beängstigend anwachsenden nationalen Spannungen, Beispiel Serben-Albaner im Kosovo, bilden. In dieser Situation hat Jugoslawien mit dem Verzicht auf den kleinlichen Republikenproporz im Regierungsgeschäft einen verheißungsvollen Schritt getan. Der nächste muss allerdings folgen. Der Regierung in Belgrad müssen Möglichkeiten eingeräumt werden, die es endlich erlauben, das Land aus der Krise zu führen. Markovic hat ein überzeugendes Programm vorgelegt. Das Stichwort heißt Marktwirtschaft. Bedingungen sind Rückzug der kommunistischen Dummschwätzer aus wirtschaftlichen Schlüsselpositionen, Leistungsanreiz für den Arbeitnehmer und den Betrieb, Beweglichkeit in der Lohn- und Preispolitik. Das ist eine Richtung, die auch der Internationale Währungsfonds, von dessen Kreditbefürwortung Jugoslawien abhängt, empfiehlt. Und nun ist nur noch ein Vergleich anschaulich. Die Richtung ist klar, die Weichensteller haben die Hebel in Händen, aber die Gleise fehlen. Bleibt noch aus Köln zu melden, dass die Polizei einen internationalen Autoschiebering ausheben konnte. Ende des ZK-Plenums nicht Staats- und Parteichef Gorbatschow, der radikale Maßnahmen gefordert hatte, sondern sein konservativer Widersacher Ligatschow. Dieser war im September vergangenen Jahres auf seinem jetzigen Posten im Zentralkomitee für Agrarfragen abgeschoben worden. Vorher war er Chefideologe und damit zweitmächtigster Mann im Kreml. Er konnte offenbar mit Unterstützung der orthodoxen Landwirtschaftsfunktionäre die radikalen Reformvorschläge von Gorbatschow ablocken. Dazu ein Kommentar von Hans-Peter Riese aus Moskau. Noch sind die Dokumente des Plenums des Zentralkomitees zur Reform der Landwirtschaft nicht veröffentlicht, sodass eine abschließende sachliche Bewertung noch nicht möglich ist. Sehr wohl aber kann man aus den Diskussionen der letzten beiden Tage, der Pressekonferenz zum Abschluss und dem Referat des Generalsekretärs bereits politische Schlüsse ziehen. Das Auffallendste war zweifellos die breite Front derjenigen, die das bestehende System der agrarischen Großbetriebe, Sowchosen und Kolchosen, grundsätzlich verteidigt haben. Selbst Gorbatschow warnte in seinem Referat davor, ihnen grundsätzliche Ineffizienz zu unterstellen. Das heißt nichts anderes, als dass die Reform im Kern darauf hinauslaufen soll, die Rahmenbedingungen eben für diesen Typ der Landwirtschaft zu verbessern, nicht aber ihn radikal zu verändern oder in Frage zu stellen. Um eben diesen Punkt aber hatte die Reformdebatte im Vorfeld des Plenums sich gedreht und Gorbatschow hatte in seinen Reden durchaus zu erkennen gegeben, dass er eine radikale Reform auf dem Lande favorisiert und dass er bereit war, das von Stalin zwangsweise eingeführte System der kollektivierten Landwirtschaft in Frage zu stellen. Davon ist zwar die Rhetorik geblieben, der Bauer müsse wieder in den Mittelpunkt der Landwirtschaft rücken, wie Jegor Ligatschow es gestern ausdrückte, dass indessen der Privatlandwirt gleichberechtigt den Großbetrieben gegenübergestellt würde, auch dieselben Chancen erhielte, davon kann überhaupt keine Rede sein. Vielleicht nicht einmal faktisch, aber mit Sicherheit psychologisch, stellt dieses mit großen Erwartungen angekündigte Plenum einen Rückschlag für die Reformen dar. Deutlich wird erkennbar, dass zwischen radikalen Reformankündigungen oder der Perestroika-Rhetorik und den schließlich durchsetzbaren Beschlüssen eine tiefe Kluft besteht, die sich eher verbreitert, als dass sie geschlossen würde. Die Landwirtschaft ist schon historisch ein Schlüsselbereich für jede politische Reform in Russland und der Sowjetunion. In der Frage des Besitzes von Grund und Boden bündelt sich nun einmal praktisch die gesamte Ideologie. Wenn Ligatschow deshalb verkündet, diese Besitzverhältnisse würden grundsätzlich nicht angetastet, dann wirkt die Pachtmöglichkeit für Landwirte mit 50 oder mehr Jahren eher als wenig hoffnungsvoller Kompromiss, denn als wirkliches Stimulus auf dem Lande. In Bezug auf den Gesamtprozess muss man dabei auch im Auge haben, als wie erfindungsreich und zäh sich die Bürokratie dieses Landes erwiesen hat, wenn es darum geht, mit Hilfe von Verordnungen und ministeriellen Anweisungen den Geist von Reformbeschlüssen gleichsam in sein Gegenteil zu verkehren. Dazu Heimkehr eines Dienstwagens. Trotz allem, trotz aller Turbulenzen, Helmut Kohl vertraut eben Helmut Kohl, und zwar blindlings. In Moskau haben sich rund 10.000 Menschen zu einer Sympathiekundgebung für den Reformpolitiker Boris Jelzin versammelt. Der frühere Moskauer Parteichef kandidiert in der Hauptstadt für das neue sowjetische Parlament, den Kongress der Volksdeputierten. Auf Druck konservativer ZK-Mitglieder wurde in der vergangenen Woche ein Parteiverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Demonstranten forderten unter anderem den Sturz des konservativen Politbüromitglieds Ligatschow. Für die Demonstration reformfreudiger Wähler war das Verbot einer Wahlversammlung durch die Polizei. Der frühere Moskauer Parteichef Boris Jelzin, der wegen seiner radikalen Reformpolitik vor 2 Jahren sein Amt aufgeben musste, kandidiert bei den Wahlen für den Kongress der Volksdeputierten. Anhänger von Jelzin, die an Jelzins geplanter Kundgebung in Gorki Park teilnehmen wollten, zogen aus Protest in die Innenstadt. Die Polizei hielt sie vor dem Rathaus auf. Der Rote Platz, das eigentliche Ziel der Demonstranten, war unterdessen abgeriegelt worden. Unterhalb des Denkmals für den Stadtgründer Moskaus forderten mehrere Redner, dass ein Parteiordnungsverfahren gegen Jelzin, das das Zentralkomitee Mitte der vergangenen Woche eingeleitet hatte, eingestellt wird. Parteichef Gorbatschow wurde aufgefordert, sich öffentlich von dem Verfahren zu distanzieren. Bei der Wahl von 100 Abgeordneten des Zentralkomitees der KPDSU für den neuen Kongress der Volksdeputierten erhielt Staats- und Parteichef Gorbatschow 12 Gegenstimmen. Wie die Parteizeitung Pravda heute über die Wahl am Mittwoch berichtete, stimmten 629 ZK-Mitglieder für ihn. Jegor Ligatschow schnitt mit 78 Nein-Stimmen am schlechtesten ab. Der Kanzler in Bedrängnis, die Union ratlos. Die vergangene Woche bot jede Menge Stoff für hintergründige Betrachtungen. Ich begrüße und beglückwünsche euch. So oder ähnlich mag Erich Honecker letzten Sonntag die Leipziger Frühjahrsmesse eröffnet haben. 35.000 Erzeugnisse widerspiegeln die konsequente Verwirklichung der vom 11. Parteitag der SED beschlossenen ökonomischen Strategie, urteilte knapp das Neue Deutschland, Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei. Wie jedes Jahr mit Spannung erwartet, die Messeausgabe. Denn auch diesmal fragte sich die Weltöffentlichkeit, wie oft findet man im Blatt das Konterfei von Erich Honecker. Wo steckt der Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik? Seite 8, Fehlanzeige. Seite 3, ein Foto, doch kein Erich. Auf dem Titelblatt nur zweimal abgebildet. Und auf Seite 2, Erich Honecker eher am Rande. Schon im September, beim Geburtstag der Betriebskampfgruppen, wirkte der SED-Chef irgendwie zerstreut. Heute ist unser Berlin schöner denn je aus den Ruinen des Zweiten Weltkrieges auferstanden. Haben die Genossen Setzer deshalb sein Bild fast völlig aus dem Parteiorgan verbannt? Vielleicht aus Mitleid? Ein Blick auf Seite 6. Nur 11-mal haben die Kollegen vom Neuen Deutschland den Vorsitzenden hier unterbringen können. Ich begrüße und beglückwünsche euch. Ich begrüße und beglückwünsche euch. Ich begrüße und beglückwünsche euch. Ich begrüße. Ich begrüße. Ich begrüße und beglückwünsche euch. Für Liebhaber sozialistischer Porträtfotografie eine eher magere Ausbeute. Doch zum Glück gibt es da noch die Doppelseite 4 und 5. Ich begrüße und beglückwünsche euch. Insgesamt 39 Mal konnte sich Herr Honecker am Montag letzter Woche ins gedruckte Gesicht sehen. Wer mag da von Personenkult sprechen? Der Kenner weiß, das neue Deutschland enttäuscht niemals. Aus Moskau, Hans-Peter Riese. Mit leiser, stockender Stimme bat Boris Jelzin die Delegierten der 19. Parteikonferenz der KPDSU um seine politische Rehabilitierung. Jegor Ligatschow, sein schärfster Widersacher im Politbüro, bemühte sich persönlich ans Rednerpult, um die Bitte abschlägig zu bescheiden. Voluntarismus, Unfähigkeit, Kommandomethoden. Das waren auch schon die Vorwürfe, mit denen Jelzin aus dem Amt des Moskauer Stadtparteichefs gejagt und von seiner Position als Kandidat des Politbüros geschasst worden war. Weder die Delegierten noch die Führung der KPDSU mochten in diesem Moment wohl ahnen, dass dieser Boris Jelzin keineswegs aufgeben würde. Er nutzt, geschickt wie kein anderer, das neue Wahlgesetz, um seine Rehabilitierung auf anderem Wege zu erreichen. Dass er im nationalterritorialen Wahlkreis Moskau für den Kongress der Volksdeputierten kandidieren würde, das war für ihn von vornherein klar. Alle anderen ihm aus dem ganzen Land angetragenen Kandidaturen schlug er aus. In Moskau wollte er der Parteiführung demonstrieren, dass man ihn gegen den Willen der Bevölkerung gestürzt hatte. Wo Boris Jelzin auftritt in diesem ungewöhnlichen Wahlkampf, beklagt er die Behinderungen durch den Parteiapparat. In einer Fernsehdebatte mit seinem Gegenkandidaten, dem Direktor des Automobilwerkes Sil Barakow, wurden ihm nicht nur die provozierenderen Fragen gestellt, später erhob der Journalist, Voltaranin sogar den Vorwurf, die Fragen seien manipuliert gewesen. Wahlplakate von Jelzin werden über Nacht abgerissen, Veranstaltungen mit ihm ohne Begründung abgesagt oder kurzfristig verlegt. Der Höhepunkt der Anti-Jelzin-Kampagne, das Plenum des Zentralkomitees, setzte eine Kommission ein, welche Vorwürfe untersuchen soll, Jelzin habe ein Mehrparteiensystem in der UdSSR gefordert. Die Reaktion der Bevölkerung kam spontan. In Batrievo, einem Moskauer Außenbezirk, strömten zu einer Wahlversammlung am Samstag 15.000 Menschen zusammen, um Jelzin zu hören. Der sagte hier nichts anderes als auch in seinen anderen Versammlungen, nämlich er halte die Sowjetunion nicht für ein Mehrparteiensystem reif, verlange aber darüber eine öffentliche Diskussion, weil die Bevölkerung darüber längst debattiere. Jelzin, das merkt man jedem seiner Auftritte an, kennt die Fallstricke der Partei genau, in denen er in letzter Minute noch abgefangen werden soll. Und er meidet sie, selbst wenn seine Wahlkampfreden dadurch gelegentlich an Pfeffer einbüßen. Dass die Partei ihm indessen mit ihren Angriffen einen großen Gefallen getan hat, das zeigte sich am Sonntag. Spontan bildete sich ein Demonstrationszug durch Moskau, bei dem der Rücktritt von Ligatschow gefordert und Jelzin, der selber nicht auftrat, immer wieder zum Durchhalten aufgefordert wurde. Bürgergruppen kleben Jelzin-Plakate in der Stadt und diskutieren mit Passanten. Handzettel werden verteilt und Umfragen lanciert. Danach kann Boris Jelzin mittlerweile mit bis zu 80% der Stimmen in der Hauptstadt rechnen und selbst Wähler, die von seinem Programm und seiner Person gar nicht hundertprozentig überzeugt sind, werden ihn wählen als ein Symbol des Widerstandes gegen den konservativen Parteiapparat. Auch in einem anderen Fall scheinen die sowjetischen Bürger ihre Chancen bei der bevorstehenden Wahl entschlossener zu nutzen, als dies manchem in der Parteiführung lieb ist. Der Friedensnobelpreisträger Sacharow war im Januar durch die Konservativen in der Führung der sowjetischen Akademie der Wissenschaften um seine Kandidatur für den künftigen Volkskongress gebracht worden. Nun formieren sich seine Anhänger und machen Druck, um Sacharow doch noch auf die Kandidatenliste zu bekommen. Noch einmal Hans-Peter Riese. Heute Vormittag tagt die aus über 900 Delegierten bestehende Wahlversammlung zusammen. Ihr liegt eine Liste von 23 Kandidaten vor, aus der sie 20 Abgeordnete wählen kann. Die Dramatik der Diskussion wird von der Tatsache bestimmt, dass auf dieser Liste der Name des Nobelpreisträgers Andrei Sacharow fehlt. Zusammen mit anderen prominenten Verfechtern der Perestroika war er bei den Kandidatenwahlen durchgefallen. Nicht nur eine Wählerinitiative verschiedener wissenschaftlicher Institute, auch viele Vollmitglieder lasten dies dem Präsidium der Akademie an, der sie Wahlmanipulation vorwerfen. Über 70 Redner standen heute am frühen Nachmittag auf der Rednerliste und es ist nach den ersten Stunden unschwer zu erkennen, dass sich die Mehrheit für Sacharow einsetzt. Aus vielen Geschäftsordnungsanträgen lässt sich auch eine Strategie erkennen. Wenn alle Kandidaten von der Mehrheit der Versammlung abgelehnt werden, dann müssen Nachwahlen stattfinden und Sacharow könnte doch noch aufgestellt werden. Eine formale Brücke, die von einigen Rednern angeboten wurde, mochte das Präsidium nicht betreten. Ein freiwilliger Rücktritt einiger Kandidaten oder aber der gesamten Liste hätte die Möglichkeit zur Neuaufstellung der Kandidaturen eröffnet. So kommt es morgen zur Kampfabstimmung, wovor das Präsidium offenbar Angst hat. Andrei Sacharow gehörte heute Vormittag zu den ersten Rednern. Ihm ging es vor allem um das prinzipielle demokratische Verfahren. Nicht alle Redner, die sich für Sacharow einsetzten, verhehlten ihre Sorge darüber, dass die Personalisierung um seine Person dem Ansehen der Akademie und der Wissenschaft insgesamt Schaden zufügen könnte. Die Antwort der Sacharow-Gruppe ist eindeutig. Zum ersten Mal kann die Akademie wirklich eine Wahlentscheidung treffen und als intellektuelle Elite des Landes sollten ihre Mitglieder ein wirkliches Beispiel von Demokratie dabei geben. Die gesamte Veranstaltung zeigt auch, wie hoch das persönliche und wissenschaftliche Ansehen des früheren Dissidenten und unermüdlichen Menschenrechtskämpfers Sacharow unter seinen Kollegen ist. Buchstäblich jeder Redner macht ihm seine verbale Referenz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach der öffentlichen Diskussion vom Wochenende über Zustand und Zukunft der Bonner Koalition hat sich das FDP-Präsidium heute eindeutig zum Regierungsbündnis unter Bundeskanzler Kohl bekannt. In dem 542 Abgeordnete sitzen sollen. Da ein Drittel der Volksdeputierten bereits von den gesellschaftlichen Organisationen bestimmt worden ist, müssen morgen nur 1500 Volksdeputierte gewählt werden. In den meisten Wahlkreisen ist es wegen der Übereinstimmung der Kandidaten nicht zu einem richtigen Wahlkampf gekommen, wie wir ihn gewohnt sind. Hier und da ging es freilich ziemlich munter zu. Wahlkampf in Moskau aus der sowjetischen Hauptstadt, Uwe Engelbrecht. Ein Gerücht, das sich alsbald als falsch erwies, machte plötzlich die Runde durch die Stadt. Boris Jelzin, so hieß es, der frühere Moskauer Parteichef und jetzt populärer Bewerber um das Mandat des Moskauer Nationalterritorialen Wahlkreises Nummer 1, sei bei einem Autounfall verletzt worden. Die es weitergaben, taten es mit einem Unterton, als sei dieser angebliche Unfall eigens von bösen Kräften inszeniert worden, um Jelzin, den Feind des Establishments, aus dem Wege zu räumen. Im Studio des stark beachteten Moskauer Lokalfernsehens stellte sich am Freitagabend aus eigenem Entschluss der Parteisekretär des Moskauer Gagarin-Stadtbezirks ein, wo nicht weniger als 12, zum Teil sehr namhafte Bewerber, um ein Mandat für den künftigen Kongress der Volksdeputierten wetteifern. Einer der Kandidaten, ein sehr bekannter und sonst durchaus besonnener Publizist und Schriftsteller, hatte in einer Versammlung den Parteisekretär beschuldigt, dieser habe eigenhändig seine, des Kandidaten, Wahlplakate abgerissen. Auch dies war, wie sich herausstellte, eine Ente. Indessen verraten solche Entgleisungen sehr viel von dem kolossalen emotionalen Stress, dem die erste wirkliche Wahlkampagne in der Geschichte der UdSSR einen großen Teil der Sowjetbürger aussetzt. Und sie verraten auch viel über die Kluft des Misstrauens, die sich zwischen der bisher unbehelligt herrschenden Führungselite und den bisher so gefügigen Bürgern aufgetan hat, unter denen ein beachtlicher Teil die Lethargie plötzlich abgestreift hat und sich entschlossen zeigt, die neuen Freiheiten und Mitwirkungsmöglichkeiten zu nutzen, immer noch voll Argwohn, sie könnten morgen wieder annulliert werden. Wachsamkeit war daher auch ein Schlüsselbegriff im Fernsehkommentar eines sehr bekannten Moskauer Journalisten, der die Wahlkampagne kritisch begleitet und immer wieder Verletzungen von Bestimmungen des Wahlgesetzes durch örtliche Machthaber und Behörden angeprangert hatte. Dazu gab es sehr viel Anlass und es wäre verwunderlich, wenn es anders wäre. Auch den Herrschenden fällt es schwer, die beispiellose neue Lage emotional zu verarbeiten. Wer jahrzehntelang in seiner Domäne ungestört und unbekümmert um die Stimmungen und Meinungen der Leute schalten und walten konnte, erliegt ganz natürlich einem Verbotsreflex, wenn Bürger auf einer Versammlung plötzlich die Zustände in ihrem Lebensbereich kritisch und oft sogar wutentbrannt zur Diskussion stellen wollen. Trotz alledem, nicht die zahlreichen Schönheitsfehler der neuen Verfassung und des Wahlgesetzes, die oft gehässige Stimmungsmache und die zahlreichen Behinderungen freier Meinungsäußerungen, vor allem in der fernen Provinz, sollten im Vordergrund der Betrachtung stehen, auch nicht der lebhaft angeprangerte Umstand, dass in 384 Wahlkreisen nach alter Art wieder nur ein Kandidat auf dem Stimmzettel steht und somit ein gutes Viertel der Wähler sich um die Möglichkeit der Wahl betrogen sieht. Diesmal können sie dagegen protestieren, durch Fernbleiben von der Urne oder durch Streichung des Kandidaten in der obligatorischen Wahlkabine. Ausschlaggebend und von geradezu historischer Bedeutung ist vielmehr der Lernprozess, der durch diese Wahlkampagne und den Zwang zur Auseinandersetzung mit den Tricks der Apparate in Gang gekommen ist. Nachhaltig wird dieser historische Einschnitt allerdings nur dann sein, wenn die über 2000 Mitglieder des neuen Kongresses der Volksdeputierten und die von ihm bestimmten gut 400 Abgeordneten des künftigen obersten Sowjets die Chance nutzen, die Perestroika mit jenem rechtsstaatlichen Gerüst zu versehen, ohne dass sie wohl früher oder später scheitern müsste. Die bisher tonangebenden Apparate sind am Ende ihres Lateins, die Perestroika stockt wieder einmal. Daher die Mischung aus großer Hoffnung und leider probter Skepsis, mit der eine große Zahl von Sowjetbürgern diesem 26. März entgegenfiebert. Bei den Franzosen, so schien es noch vor kurzer Zeit, ist das Umweltbewusstsein nicht besonders ausgeprägt. Was bei uns in Deutschland die Medien tagelang beschäftigt, ist bei unseren Nachbarn jenseits des Rheins kein Thema. Da scheint sich nun einiges zu verändern. 2 von 3 Franzosen können sich vorstellen, bei den bevorstehenden Europawahlen möglicherweise die Grünen zu wählen. Ja. Bei den Wahlen zum Kongress der Volksdeputierten in der Sowjetunion konnten sich die Vertreter der konservativen Kräfte offenbar nicht durchsetzen. So errang der ehemalige Parteichef von Moskau, Jelzin, einen überwältigenden Sieg. Wie die Nachrichtenagentur TASS meldete, wurden für das frühere Politbüromitglied 89% der Stimmen abgegeben. Auch in anderen Wahlkreisen der Hauptstadt hätten sich jene Kandidaten durchgesetzt, die als Anhänger Jelzins gelten. In den baltischen Sowjetrepubliken Lettland, Litauen und Estland konnten sich nach Korrespondentenberichten die Kandidaten der Kommunistischen Partei nicht gegen ihre unabhängigen Gegner behaupten. Landesweit waren gestern erstmals 184 Millionen stimmberechtigte Sowjetbürger aufgerufen, unter 2.895 Kandidaten 1.500 Abgeordnete des Kongresses der Volksdeputierten zu wählen. Dabei standen mindestens 2 Kandidaten zur Auswahl. Nur in einem Viertel der Wahlkreise blieb es beim bisherigen Verfahren mit einem Bewerber. Staats- und Parteichef Gorbatschow hatte die Wahlen gestern als einen wichtigen Schritt zur Demokratisierung des Landes bezeichnet. Vor der Südküste des amerikanischen Bundesstaates Alaska kämpfen Rettungsmannschaften und Umweltexperten weiterhin vergeblich gegen die Ausbreitung der Ölpest. Sie versuchen nach Korrespondentenberichten jetzt mit Spezialausrüstung das Rohöl von der Wasseroberfläche im Prinz William Sund abzusaugen. Zuvor war der Versuch gescheitert, den Ölteppich mit Chemikalien aufzulösen. Insgesamt sind bisher aus dem am vergangenen Freitag verunglückten Supertanker Exxon Valdez etwa 42.000 Tonnen Öl ausgelaufen. Nach Angaben der US-Küstenwacht hat sich die Fläche des Ölteppichs auf 260 Quadratkilometer ausgeweitet. Fischer und Umweltschützer kritisierten unterdessen den schleppenden Fortgang der Rettungsmaßnahmen. Der Gouverneur von Alaska, Cowper, erklärte den Prinz William Sund zum Katastrophengebiet. Wir wollen keine biologischen und chemischen Massenvernichtungsmittel auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen klar und eindeutig eine dritte Nulllösung. Das heißt konkret, wir wollen weder atomare Kurzstreckenraketen noch luftgestützte atomare Raketen. Wir wollen keine seegestützte atomare Marschflugkörper. Wir wollen keine nukleare Artillerie und keine Atomminen. Und wir wollen keine atomar einsetzbaren Flugzeuge, die auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland stationiert oder von dort aus gestartet werden können. Und dies jetzt und sofort und ohne Wenn und Aber. Was sich sonst noch abspielte während der Ostermärsche in Deutschland-West, wollen wir gleich zusammenfassen. Danach der Wahltag in der Sowjetunion, der Sieg des ehemaligen Moskauer Parteichef Jelzin, die Niederlage des türkischen Ministerpräsidenten Turgut Özal bei den Kommunalwahlen und der historische Besuch des Königs von Saudi-Arabien in Ägypten. Zum Schluss dann die Katastrophe vor der Küste Alaskas. Erstes Thema also, die Ostermärsche. Peter Quay fasst zusammen. Es kamen weniger Demonstranten als erwartet und weniger als im vorigen Jahr, als die buntscheckigen politischen Ostermärsche schätzungsweise 200.000 Menschen auf die Beine gebracht hatten. Diesmal waren es rund 100.000, wie die Veranstalter zugeben müssen. Aber als Ersatz für die Teilnehmer in großer Zahl erweiterte die Friedensbewegung den Katalog an Protestthemen. Zur einseitigen Abrüstung, Modernisierung der atomaren Kurzstreckenraketen im Westen, zu Wehrdienst, zu Atomkraftwerken wie Biblis, kam diesmal der intensivierte Protest gegen Tiefflüge, gegen Fluglärm überhaupt, aber auch gegen die Rechtsparteien wie Republikaner oder die NPD, die in diesem Jahr in Landtags- und Kommunalwahlen zählbare Erfolge errungen haben. Am Ostermontag, dem letzten Tag, gab es noch insgesamt 12 Großveranstaltungen, nachdem seit Gründonnerstag täglich Protestmärsche an mehreren hundert Orten der Bundesrepublik stattgefunden hatten, allerdings manchmal nur mit wenigen hundert Demonstranten. Und es kam auch zu grenzüberschreitenden Protestmärschen wie auf der Europabrücke zwischen Kehl und Straßburg, ebenso an der Wiederaufbereitungsanlage im bayerischen Wackersdorf und an dem amerikanischen Raketenstützpunkt Mutlangen, wo früher die inzwischen zur Verschrottung freigegebenen Mittelstreckenraketen Pershing II stationiert waren. Modernisiert die Politik, nicht die Atomraketen. So hießen fast überall die Slogans. Das zielte gegen die mögliche Modernisierung von atomaren Kurzstreckenraketen in der NATO, worüber aber noch nicht entschieden ist. Bei der Kundgebung in Frankfurt warf die SPD-Spitzenpolitikerin Heidi Wieczorek-Zoll der Bundesregierung ein schamloses Täuschungsmanöver vor. Bonn habe der NATO längst eine Aufrüstung mit neuen Atomraketen signalisiert, wolle das aber bis zu den kommenden Bundestagswahlen Ende 1990 verschweigen. Durchgehender Tenor aller Aktionen war auch der Satz, dass es keine Bedrohung mehr aus dem Osten gebe und dass eine Wende im Verhältnis zur Sowjetunion eingetreten sei. Ein Nachspiel, vor allem in Bonn, wird auf allerhöchster politischer Ebene noch der Aufruf haben, den die Gewerkschaft IG Metall zusammen mit der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegner, DFGVK, der größten kommunistisch beeinflussten Organisation in der Bundesrepublik, an die Öffentlichkeit gebracht hat, mit der offenen Aufforderung, jungen Menschen sollten massenhaft zu Hunderttausenden den Wehrdienst verweigern. Bundeskanzler Helmut Kohl sprach heute noch einmal von einem Skandal erster Güte, obwohl sich die Führung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der IG Chemie und auch der IG Metall selbst von dem Aufruf distanziert haben. Mehrere Politiker der Union stellten die Frage, wie es die in Bonn oppositionelle SPD mit dem Aufruf halte, warum sie nicht sofort reagiert habe, wo sie doch immer bereit sei, Forderungen der Gewerkschaften spontan zu unterstützen. Das IG Metall-Vorstandsmitglied Karin Benz-Overhage, die den Aufruf mit unterschrieben hatte, forderte am Ostermontag noch einmal die Verkürzung des Wehrdienstes von 18 auf 12 Monate, um den Abrüstungswillen der Bundesregierung unter Beweis zu stellen. Insgesamt schätzen die Veranstalter die Zahl aller Kundgebungen auf rund 300, wozu auch Friedensgottesdienste und Blockaden von Kasernen gehörten. Ein Bericht von Peter Quay. Noch nie wurde bei uns im Westen über Wahlen in der Sowjetunion im Voraus so ausgiebig berichtet wie in den vergangenen Tagen. Was Wunder, es ging um die ersten freien Wahlen zum Kongress der Volksdeputierten. Allgemeine Ergebnisse wird es erst in einer Woche geben, aber ein wichtiges Resultat steht heute schon fest. Der ehemalige Moskauer Parteichef Boris Jelzin, ein radikaler Reformer, kann einen Triumph feiern. Hans-Peter Riese aus Moskau. Das spektakulärste Einzelergebnis der sowjetischen Parlamentswahlen ließ sich heute Nachmittag nicht mehr verheimlichen. Boris Jelzin, der vor anderthalb Jahren gestürzte Moskauer Parteichef, ist mit 89% der abgegebenen Stimmen in der sowjetischen Hauptstadt in den Kongress der Volksdeputierten gewählt worden. Damit konnte Jelzin diese ersten Wahlen in der Sowjetunion, bei denen mehrere Kandidaten für ein Mandat antraten und der Wähler eine echte Entscheidung treffen konnte, zu seiner vollen politischen Rehabilitierung nutzen. Auch in den drei baltischen Republiken, wo besonders aktive Volksfrontbewegungen Kandidaten aufgestellt haben, erlitt die Partei eine empfindliche Niederlage. In Litauen brachte die Bewegung Sajudis auf Anhieb 30 von 36 aufgestellten Kandidaten durch. Sowohl der Ministerpräsident als auch der Parlamentsvorsitzende der Republik fielen durch. Zwar wurden in allen drei baltischen Republiken die Parteichefs gewählt, in Lettland allerdings mit nur knapper Mehrheit von 51%. In Estland, wo die Demokratisierung am weitesten fortgeschritten ist und die Parteiführung eng mit der Volksfront zusammenarbeitet, wurde das kommunistische Führungstrio Parteichef, Parlamentspräsident und Ministerpräsident mit jeweils großer Mehrheit in den Kongress gewählt. Offenbar muss in zahlreichen Wahlkreisen des Landes nachgewählt werden, weil kein Kandidat die notwendigen 50% der Stimmen auf sich vereinigen konnte. In Moskau sind die Wähler von 8 territorialen Wahlkreisen in etwa 14 Tagen erneut zur Wahl aufgerufen. Nach inoffiziellen Angaben aus der Wahlkommission sind landesweit etwa 30% der offiziellen Parteikandidaten durchgefallen. Die amtlichen Endergebnisse müssen spätestens in 10 Tagen veröffentlicht werden. Einzelergebnisse wie in Moskau können bereits früher bekannt gegeben werden. In der sowjetischen Hauptstadt sind zahlreiche Kandidaten, die ihrerseits Jelzin unterstützt haben und zu den Progressiven gehören, gewählt worden. So der bekannte Reformökonom Bogomolow und der durch seine Antikorruptionskampagne bekannt gewordene Staatsanwalt Glan. Insgesamt hatten sich in den 1500 Wahlkreisen landesweit 2895 Kandidaten zur Wahl gestellt. 750 Abgeordnete waren bereits in der vergangenen Woche in den sogenannten gesellschaftlichen Organisationen gewählt worden. Darunter auch 100 Abgeordnete der KPdSU, zu denen neben Gorbatschow praktisch die gesamte Parteiführung gehört. Auch bei diesen Wahlen waren allerdings konservative Kandidaten durchgefallen. Beispielsweise in der Akademie der Wissenschaften, in der eine Nachwahl abgehalten werden muss, bei der auch Nobelpreisträger Andrei Sacharow kandidieren wird. In 2 Wahlkreisen, in Moskau und in Tallinn, waren mehr als 10 Kandidaten auf dem Wahlzettel aufgeführt. Die Bürger hatten das Recht, Kandidaten zu streichen. Die Wahl war geheim und zum ersten Mal existierte keine Wahlpflicht. Landesweit lag die Wahlbeteiligung bei ca. 80%, was wesentlich unter den von früher her gewohnten Prozentsätzen liegt. Gorbatschow hatte gestern im Gespräch mit Journalisten diese Wahlenthaltung ausdrücklich als das Recht der Bürger hervorgehoben, gleichzeitig aber vor zu weitgehenden und überhasteten Schritten bei den Reformen gewarnt. Nach den Wahlen zum sowjetischen Volkskongress. Gewaltiges hat sich getan in der Sowjetunion über Ostern. Es war die erste annähernd freie Wahl seit 72 Jahren. Parteien stellten sich zwar nicht der Abstimmung, aber immerhin konnten die Bürger wählen unter verschiedenen Kandidaten. Unerwünschte wurden gar gestrichen. Schicksal zum Beispiel der Stadtparteichefs von Leningrad und Kiew. Wahlen zum Volkskongress. Ein Stück also weiter auf dem Weg Gorbatschows zur Demokratie. Er gehört zweifellos zu den Siegern dieses Wahlsonntags. Der große Sieger aber heißt nach Meinung der Beobachter Boris Jelzin. 89,4% der in Moskau abgegebenen Stimmen entfielen auf ihn. Der Kommentar dazu von Johannes Grotzki. Zu Beginn seiner Amtszeit, vor nunmehr 4 Jahren, hatte Parteichef Gorbatschow gefordert, die Kommunisten selbst müssten in ihrer eigenen Partei auch die Rolle der Opposition übernehmen. Als Ausgleich für ein fehlendes Mehrparteiensystem. Diese Opposition wurde ihm nun per Volksabstimmung von den Sowjetbürgern bestätigt. Der unglaubliche Wahlsieg von Boris Jelzin hat dabei mehr als nur Symbolkraft. Die wundersame Wiederauferstehung des gestürzten Moskauer Parteichefs, der psychisch, physisch und politisch das wohl widerwärtigste Parteitribunal unter Gorbatschow durchlitt, ist Warnung und Hoffnung zugleich. Eine Warnung an jene kommunistische Partei, die sich zwischen der Saturiertheit einer jahrzehntelangen Alleinherrschaft und dem Zwang zu Reformen hin und her gerissen sieht. Eine Hoffnung aber auch für die Sowjetbürger, die erleben, dass Widerspruch und politische Opposition innerhalb der Partei nun verfassungsrechtlich abgesichert und nicht mehr der Willkür der Herrschenden ausgeliefert sind. Insofern hat dieser Wahlsieg, zu dem auch die erstaunlichen Ergebnisse in anderen Landesteilen beitragen, eine Erblast des Stalinismus zu überwinden begonnen, die bis jetzt wirksam war, nämlich das Herrschaftsprinzip von oben nach unten. Eine oft wiederholte Forderung der Perestroika wird damit in die Praxis umgesetzt. Die Sowjetmenschen, so propagiert Gorbatschow unentwegt, sollen wieder Herr im eigenen Haus sein. Genau zu diesem Schritt haben sich die Wähler nicht nur in der sowjetischen Hauptstadt, sondern auch in den baltischen Republiken verstanden. Auch wenn noch nicht alle Ergebnisse vorliegen, so ist tendenziell bereits belegt, dass die Perestroika gerade für das Baltikum nur über den Weg der Selbstbestimmung zu verwirklichen ist. Weniger spektakulär, aber in der politischen Zielsetzung ähnlich, argumentieren inzwischen auch die asiatischen Völker der Sowjetunion. Die Sprengkraft für den Zentralstaat Sowjetunion bleibt jedoch zunächst noch kalkulierbar. Der neue Volkskongress ist noch nicht das endgültige Parlament. Zwar wählen die Deputierten den Präsidenten, vermutlich Gorbatschow, der mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet wird. Und der Volkskongress bestimmt aus seinen Reihen ein sehr viel kleineres Berufsparlament für die politische Regierungsarbeit. Dieser Filter kann von Gorbatschow genutzt werden, um zweierlei zu erreichen. Erstens kann er nun durch den offensichtlichen Druck des Widerstandes gegen den Apparat die konservativen Parteikader zügeln und ihnen die Zustimmung zu weiteren Reformen abnötigen. Zweitens erhält Gorbatschow mit seinem neuen Präsidialamt eine mindestens 5, höchstens jedoch 10-jährige Bewährungsfrist,